Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Club Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Italien meets Schweiz. Ist ja auch jetzt nicht wirklich weit voneinander weg. Gibt ja auch so was wie eine italienische Schweiz. Und daraus entsteht ein Herr Maurizio Colella. Kennt ihr nicht? Kein Problem. AKA ist EDX. Jetzt sagt er, Ayo, kenne ich auf jeden Fall. Und der ist heute mit einem exklusiven Mix bei uns im Clubding. Außerdem gleich Gigi, Modus Operandi, Katja Mucke hat Familienzuwachs. Gigi Hadid, die junge Künstlerin, ist auf ihrem aufsteigenden Ast und wird in ein paar Tagen ihr Debüt im Clinic Wednesday in L.A. geben. Den Namen merken wir uns. Jizz A, DJs in the Sun, dann auch noch. Und wir starten jetzt rein mit David Hazard, Tears and Burger, Simple Magic aus Köln, warme Breaks, smoothes Klavier, We Like. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. We'll be right back. gehört die Gizza-DJs in the Sun. DJ-Team aus Italien. Schon öfter Songs zu den Dynamic Floor to the Four EPs hinzugegeben und nun releasen sie endlich ihre eigene EP auf dem Label. Sie schreiben selber darüber. In the Sun ist ein melancholischer Track, der den Sonnenuntergang und seiner Schönheit, aber gleichzeitig auch der bevorstehenden Traurigkeit, darüber, dass danach Licht und Wärme verschwinden, gewidmet ist. Ich fühle mich gerade wie so ein Märchenonkel so ein bisschen. Nico Nie, Mr. Disco, neues Zeug von ihm, kommt Anfang Mai auf Danze aus. Danach für euch Mark de Pulse und Eleonora to be Witten. Ist das dritte Album, wird Juni 22 erscheinen. Daraus gibt es nun die erste Single-Auskopplung hier in der Edit von Luna Plain. Checkt die anderen EPs für mehr Versionen, unter anderem den clubtauglichen Remix von Sascha Carassi. Anton Allure, Natural Instability. Neues Zeug auf Ion. Dort ist am 29. eine Platte mit dem Namen Creators Volume 1 erschienen, die eine Compilation aus mehreren Artists präsentiert. Einen gleich für euch im Club. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. We'll be right back. Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Jetzt mit James Harcourt für euch, Inflection. Und es beweist, es lohnt sich immer mal wieder, den Blick auf neue Releases vom Label Syncopat zu werfen. Auch diese auf der Maelstrom-EP von Harcourt ist außerdem eine ausgezeichnete Edit drauf. Erschienen am 15. April. Pablo Novelle mit Bob, ein Schweizer Filmemacher und Musiker, der eigentlich mal Architektur studiert hat. Zum Glück hat er sich anders entschieden, sonst hätten wir diese schönen Sounds nicht. Aus alten Samples und Clapton mit Laura, Beautiful. Einer der erfolgreichsten DJs hat ein paar schöne Remixes seiner Single Beautiful am Start. 21 Uhr. Unser Ding. We'll be right back. DJ Glenn und Nara Torres mit Baking gehört. Der ist selbst ein Label, also DJ Glenn, gemeinsam mit seiner Frau Nara Torres, einen Track produziert, ist selbst erfolgreiche DJ und Producerin. Also, Mann und Frau sind da gleich auf. Jetzt hatten wir Carol und Emmy Valenz, Fool Gold mit Jono McClary. Großer Name für einen Remix der letzten Single, was im Februar 2022 rausgekommen ist, kommt hier raus. Venezuela, world famous, unter anderem für sein Solo-Projekt, was Furcourt heißt. Jetzt für euch, EDX, aus der Schweiz, aus Italien, in the mix bei ihm quasi so. Und da hat er sich gedacht, komm, DJ, was zusammenzumischen ist, ein geiler Job für mich. Und das hat er Gott sei Dank gemacht, denn er ist einer der erfolgreichsten geworden und ist er immer noch. EDX, jetzt für euch eine Stunde lang in the mix im Clubding. My mind.

feel a little disconnected. Nothing better. Can't correct it. I take a little. So effective. I feel a little disconnected. I feel a little disconnected. Nothing better. Can't correct it. I take a little. So effective. Feel a little disconnected. Nothing better. Can't correct it. I take a little. So effective. I feel a little disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Feel a little.

this moment, no matter where or when.

to be human.